Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von 5 Geschwistern aus 4 Bundesländern. Es ist Sonntag, der 27.08.2017. Und hier ist live aus den Studios Hunsheim und Geretsried sowie noch weiteren zugeschalteten Studios der Republik der Backhauscast. Es begrüßt Sie Ihr Frank und Klaus. Hallo. Ja, und viel Freude hier. Wow, es ist ja hier heute Gala. Aha. Eine große Podcast-Gala wird das hier, oder was? Wo hast du das denn jetzt schon wieder aufgetan? Ich bin ein bisschen inspiriert worden. Da haben zwei Herren letztens sich ausgetauscht über Intros aus Kinderserien. Aus Kinderserien. Captain Future und so. Und da habe ich gedacht, ha, das ist eine schöne Idee. Da mache ich mit. Ja, sehr schön. Ja, dann stelle ich die beiden Gäste heute doch mal gleich mal vor. Dann können die sich dann anschließend auch gerne hier beteiligen. Und zwar habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben, wie ich das ja immer mache. Und ich lese das mal vor. Unsere beiden Gäste sagen über ihren Ungelogen-Podcast Geschichten oder Wahrheiten aus dem Alltagswahnsinn der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erzählt von zwei Auswanderern, abtrünnigen Ruhrpottlern. Den einen, den hat's ins Sauerland verschlagen und den anderen nach Düsseldorf. Fast alle 14 Tage kann man ihren Podcast hören und auch gerne über Twitter mitraten, wenn Geschichten erzählt werden, die entweder gelogen oder ungelogen sind. Sicher ist aber wohl, dass sie inzwischen große Wanderwaffeleisen-Fans sind. Ich sage herzlich willkommen an unserem Küchentisch Markus und Stefan vom Ungelogen-Podcast. Hallo! Yay. Hallo. Yay. Jubel, allgemeiner Jubel. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Ja, mit dem beim Stefan ist es ja relativ einfach. Der macht ja noch einen Personal Podcast auch, den wo Mädchen noch wilder als Kühe sind. Da weiß man ja einiges über ihn, was er so tut und so wie sein Leben so vonstatten geht. Wie heißt das Ding? Der offizielle Dingenstrop Podcast. Richtig? Ja, ganz genau. Genau. Ja, so sieht's aus. Ja. Bei Markus habe ich mich schwer getan, hier noch Informationen zu finden. Der fliegt so ein bisschen unterm Radar, ne? Aber ich meine rausgehört zu haben, du machst Musik oder hast mal Musik gemacht und spielst Schlagzeug, habe ich mir aufgeschrieben. Oh, ja, das stimmt. Richtig? Das ist wohl richtig. Zurzeit in keiner Band, aber eigentlich könnte ich noch spielen. Ja, das stimmt. Das passt ja ganz gut. Dann haben wir zwei Schlagzeuger heute hier am two, Start. Three, four. Dann gibt's das wilde Geklopfe gleich. Dann. Sehr gut, dann können wir ein paar Bassistenwitze noch machen. Vielleicht. Ah, genau. Ich habe doch schon gestimmt. Wie heißen die Jungs, die immer mit den Musikern rumhängen? Ne? Ja, genau. Setzen Sie das entsprechende Instrument hier ein. Ja, und ihr seid beide frisch aus dem Urlaub wieder da, oder? Habe ich das so richtig? Ich noch nicht. Du noch nicht? Ich wollte gerade sagen, der Markus fährt noch in Urlaub. Ach, der Markus fährt erst da. Ja. Ach ja, ihr macht ja getrennt Urlaub. Ja. Ja. Eigentlich sollten wir ja zusammen dieses Urlaub Jahr machen. Ausnahmsweise. Normalerweise machen wir immer zusammen Urlaub. Aber dieses Jahr haben wir uns gedacht, so geht das nicht. Ja. Habe ich zum Thema Urlaub habe ich einen schönen Spruch gehört, der passt heute ganz gut. Der beste Schutz vor Sonnenbrand ist ein Urlaub im Sauerland. Obwohl das Wetter am Wochenende gut war. Also ich kann mich da nicht beschweren. Sehr gut. Ja, ihr seid hier, weil ihr habt das Wanderwaffeleisen zu Besuch gehabt, beziehungsweise ich glaube, es war beim Stefan zu Besuch und Markus hat sein Privates rausgekramt und ihr wart sehr, sehr fleißig, habe ich gesehen damit. Stefan am fleißigsten. Ja, Stefan. Markus hat gar nichts gemacht. Der hat die Frau machen lassen. Der hat rumgeredet. Ich würde sagen, er hat viel geredet auf jeden Fall dabei. Und Stefan hat Snacks gemacht. Ja, das Ist aber ehrlich gesagt nicht so ganz so toll geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Das sollten Cracker werden, aber nee. Mein Waffeleisen ist besser. Oh. Hat ja die Oma vom Elite-Hörer heute gesagt. Ja. Die hat ja so eins, was man wahrscheinlich noch auf richtig Feuer stellt oder so, ne? Ja, genau. So, da wo die Katholiken ihre Oblaten mit fertigen, so ein Ding wahrscheinlich, ne? Da gibt's ja so gusseiserne. Der hat das ja schon mal mit ihr thematisiert in einem der Podcasts von vorher. Ja. Und da hat sie als erstes auch zurückgefragt, als er erzählte Wanderwaffeleisen und so. Da war die erste Reaktion von ihr ein elektrisches. Und da war schon klar, wohin da der Zug fährt. Ne? Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, Ringe aus dem Herd zu nehmen und da ein Waffeleisen drauf zu packen. Ja, aber das fand ich auch eine sehr schöne Geschichte, dass er seine Oma da mit. Ja. Aber letzten Endes habe ich das so verstanden, eigentlich haben die in erster Linie die erste Charge, das würden wir ja als Riefkuche abstempeln, oder? Ja, absolut. Ja, so, genau. Dann mit Apfelmus dabei, wie sagt er immer, Krummbeere oder was, ne? Krummbeere. Krummbeere oder Krummbeere. Sowas. Naja, das wird er uns ja dann später vielleicht auch mal erklären können. Stefan und Markus, ihr könnt euch erstmal zurücklehnen in aller Ruhe, macht's euch gemütlich. Aber das ist schön. Damit's kann nicht, ich noch ein Bierchen holen. Ja, genau, damit es nicht zu gemütlich wird, sage ich euch jetzt schon, wir haben später noch ein Attentat auf euch vor. Also so ganz ein bisschen auf dem Stuhl rumwippeln müsst ihr doch noch. Bitte aber nicht singen. Nein, singen müsst ihr nicht. Man darf, aber man muss nicht bei uns. Ach, singen. Weil wir werden natürlich als allererstes das Waffeleisen wieder auf Reisen schicken, damit wir das schon mal erledigt haben, diesen Punkt. Ich bedanke mich natürlich mal wieder ganz recht herzlich an alle Hörenden für und auch an alle Schreibenden für die ganzen vielen netten Kommentare und für die Empfehlungen in dem einen oder anderen Podcast, die so durch die Welt schwirren. Das freue ich mich immer. Das ist ganz schön, weil das ist ja hier mein Herzensprojekt hier, der Backhauscast. Die anderen Geschwister lassen sich heute entschuldigen. Die sind auch, glaube ich, urlaubstechnisch und kindertechnisch irgendwie so eingebunden, dass sie es heute nicht schaffen. Aber genau, ich denke so mal, aus, ja. Da wir heute ja zwei Gäste haben, da haben wir schon bestimmt genug, was wir miteinander zu bequatschen haben. Müssen wir aufpassen, bei dem Schnitt wird der Backhauscast gekapert, wenn das so weitergeht. Ja, das sehen wir dann. Da müssen wir den nachher noch umbenennen, das wäre tragisch. Genau, das müssen wir uns überlegen, in was. Waffeleisencast, oder? Genau, ran an die Waffelcast. Ja. Nee, und wir haben auch wieder ganz viele Tweets bekommen, genau zu dem Thema, ich möchte gerne das Wanderwaffeleisen haben. Mhm. Und ich lese mal der Reihe nach vor. Also es ist tatsächlich so, dass ich einen 20er Würfel heute raussuchen musste. Boah. Ja, so schaut's mal aus. Also von 1 bis 20. Wir haben 16 Anmeldungen. Das heißt, kann sein, dass wir heute zwei oder dreimal würfeln müssen. Und zwar immer dann, wenn eine Zahl größer 16 kommt. Ja. Aber das kriegen wir hin, da bin ich mir sicher. Und zwar haben wir diesmal dabei auf der 1 die Gerichteküche, das ist ein ganz relativ neuer, aber netter Podcast vom Obi-Wan. Da geht's um Essen und zwar auch um ungesundes Essen. Es darf auch fettig sein. Dann ist dabei der Grillzombie, das Podcast-Imperium vom Sascha Erler. Markus Schmitz, das ist, soweit ich das sehe, ein Hörer. Die Steffi von den Flimmerfragen, der Arne, das ist ein befreundeter Geocacher. Und dann haben wir den Jan Gruber aus Österreich. Der hat sich gleich auch noch mit der Monowelle und mit seinem Monothrone angemeldet. Das eine ist ein Personal Podcast. Das Monothrone ist ein Podcast über Game of Thrones, wo, glaube ich, aktuell die Folge oder die Staffel 7 besprochen wird. So, und dann kommen wir zu den Superschwelligen hier. Der Graue Rat hat sich gemeldet. Der WhoCast hat sich gemeldet. Dann der Liebeskönig. Der gehört aber nicht zum Imperium. Aber auch zum Imperium gehört die Arschlochprinzessin, Nerd und Krempel, Fleischentzug und ganz eben noch auf die Schnelle hat sich gemeldet, der Uli vom Radiomobil-Podcast, der gerne das Waffeleisen für seine Sabine hätte. Die ist nämlich gelernte Bäckerin, soweit ich weiß, und die wollte das mal gescheit im Wohnmobil testen. Im Wohnmobil, genau. Und schon wieder ein Campingplatz ohne Strom. Bis der Sicherungskasten glüht. Ja, also das heißt, wir haben 16 Teilnehmende und ja, ich mach schon mal hier ein bisschen. Mach mal Geräusch. Ich mach mal Geräusch. Jetzt bin ich gespannt, ob wir direkt beim ersten Mal schon was. Es wird direkt doppelt spannend heute. Oder nicht? Ja, genau. Achtung. So, die Würfel sind gefallen. Es ist die 4 und das ist der Markus Schmitz. Ha! Und das ist ein Hörer, das ist ja toll. Das ist ja neu, das ist neu. Hey. Da bin ich aber gespannt, ob der sich dann auch zu uns an den Küchentisch traut, dann anschließend. Ja. Ja, sehr schön. Das werden wir sehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das sei, da bin ich gespannt. Da kann ich jetzt auch gar nicht viel, da steht auch nicht viel in der Twitter-Bio. Das wird spannend. Da muss uns der Markus auf jeden Fall mal seine Adresse dann zukommen lassen. An der Stelle. Jo. Das wäre hilfreich. Das wäre hilfreich. Ja, das ist Premiere. Das genau, ist das erste Mal, dass es kein Podcaster ist, der hier das Waffeleisen bekommt. Das finde ich cool. Was ich ja auch spannend finde, ist, dass wir jetzt auch Teilnehmer aus Österreich haben. Das ist ja grandios. Ja, also muss man da Zoll bezahlen, wenn man das verschickt nach Österreich? Nee. Wir verkaufen es ja nicht. Wir verleihen das ja nur. Wir schicken nur rum. Ja. Naja, aber das ist ja auch jetzt nicht Fakt. Oder ist der Markus Schmitz auch aus? Das weiß ich nicht. Aus Übersee? Keine Ahnung. Das werden wir dann vielleicht separat mal über Twitter dann noch schicken. Beziehungsweise auf unserer Homepage gibt es ja eine extra Seite fürs Waffeleisen, da wird es dann drin stehen, wo es dann hingeht. Ja, Markus Schmitz, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, cool. Wunderbar. Coole Sache. Da sind wir gespannt. Da sind wir aber gespannt. Ja. So. Sehr schön. Achso, ein Foto muss ich noch machen. Du musst noch Foto machen. Ein Foto muss ich noch machen. Ich mache Foto. Du könntest ja derweil schon mal ganz vorsichtig die unsere beiden Gäste schon mal so informieren, was wir uns denn so heute ausgedacht haben. Das kann ich auch gerne machen. Ja, ihr erzählt uns ja immer Geschichten, die mal weniger, mal mehr Wahrheitsgehalt haben. Und ihr lasst das erraten. Übrigens, wollte ich auch noch mal eben kurz sagen. Vielen Dank für diese grandiose Idee mit den Intros da anspielen und raten. Das fand ich ja super. Und bei Captain Future ist mir tatsächlich auch so gegangen, dass ich gedacht habe, ja, was war das für eine klasse Serie? Und dann habe ich sie mir noch mal angeguckt. Ja. Die ist nicht gut gealtert, habe ich jetzt gelernt in so Serienpodcasts. Die sagen das immer, wenn man sowas später nicht nochmal gucken kann. Dann ist die nicht gut gealtert. So wie wir beide. Auch nicht gut gealtert. Ja, ich kann mich nur erinnern, wenn dieses Intro lief im Fernseher, dann war als nächstes zu hören aus der Küche: Habt ihr schon wieder den Fernseher angemacht? Ja. die stand ja so halbert auf dem Index, ne? Das war so. Das war wie Klimbim auch. Naja, also Klimbim und Captain Future. Nein, die standen beide auf dem Index. Oder? Ach so. Also bei uns ansonsten nicht bei uns nur. Also da zu Hause. Ach so. Mit Mutter Backhaus. Ich glaube immer, Klimbim wollte Fati immer lieber alleine schauen, wegen der Ingrid Stege. Bist du denn von Sinnen? Hände über die Decke. Nee, was? Ja. So. Jetzt, wir waren aber ganz woanders. Genau. Klaus und ich haben uns nicht lumpen lassen und haben uns auch Geschichten ersonnen. Jetzt haben wir gar nicht abgesprochen, wie wir das jetzt genau vollziehen. Eine Story der Klaus, eine ich, eine Klaus, abwechselnd eine ich. Und der Ältere fängt an. Ah, okay. Und ganz einfach. Genau. Und die Aufgabe ist, ihr sollt raten, ob das gelogen oder ungelogen ist, was wir euch da jetzt auf den Küchentisch bringen. Die Story 1, findet, also Thema ist Musik im Grunde. Es war so, dass ich in den 1990er Jahren nebenher gejobbt habe bei einem Audioverleih-Unternehmen. Audiorent hießen die, in Wiedenest waren die ansässig. Und wir hatten den Auftrag, eine Beschallung in der Live Music Hall zu Köln durchzuführen. Und dann sind wir da hingefahren. Meine Aufgabe war, Monitormix zu machen. Wir haben da also aufgebaut und dann kamen die Herren Musiker auf die Bühne, alle schon etwas älteren Datums, und machten da ihren Soundcheck. Und ich denke, wo die Lieder kennst du doch. Das klingt doch alles sehr nach Zappa. Das ist aber eine coole Zappa, ja, wie sagt man dazu, Coverband oder so. Ja, dann lief der Gig, außer dass die Jungs dann betrunken waren und so ein bisschen mehr Druck auf dem Monitor brauchten, lief das auch alles wunderbar. Ja, und nach dem Konzert kamen die dann zu mir und sagten, sie wären so total zufrieden gewesen mit dem Monitorsound, ob ich nicht Lust hätte, mit denen mitzureisen. Sie hätten noch ein paar Gigs in Deutschland und da hätten sie mich gern als Monitortechniker dabei. Und ich habe denen gesagt, nee, das geht nicht, weil ich fange nächsten Monat meine Altenpflegeausbildung an. Und jetzt sollen wir raten, ob das stimmt. Ja, ihr dürft euch auch beraten, gerne vorher. Die Story kommt mir schon ein bisschen bekannt vor. Von der Stefan sollte mal irgendwie so ein Konzert besuchen und hat halt irgendwie abgesagt. Und dann, was sagst du, Stefan? Also. Ich muss noch mal fragen, das war Frank Zappa Coverband oder was war das? Ja, als solches habe ich es zumindest wahrgenommen. Ich habe dann nachher rausgefunden, ich bin auch manchmal ein bisschen verpeilt, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben da abgemischt die Grandmothers of Invention. Ich bin nicht so ganz Markus, kennst du die? Nee. Da kann ich aber aushelfen, das war die Band, die tatsächlich eine Zeit lang mit Frank Zappa rumgezogen ist. Der hat ja, seine Bands haben immer Namen gehabt, so wie jetzt hier Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe, dann war das halt Frank Zappa und Mothers of Inventions, also so muss man sich das vorstellen. Mhm. Okay. Wann ist der Zappa gestorben? Boah. 93. Ja, schon lange her. Das war da auch gerade Thema auf der Bühne. Also das war nicht lang her, dass der verstorben ist. Was sagst du, Stefan? Ich denke mir, wenn das so eine Band ist, würde ich jetzt mal die. Also warum hast du denn da überhaupt den Mischer gemacht? Die haben doch so ihren eigenen Mischer, oder nicht? Nö, hatten die nicht. Die haben das komplett über die Live Music Call geheiert und wir haben den Auftrag gekriegt als Sub. Ah, okay. Ich könnte mir das vorstellen, dass das stimmt. Also mein erstes Gefühl ist, ja, das stimmt. Markus? Ich sag gelogen. Ja, toll. Können wir auch was Unterschiedliches sagen? Ja, oder? Ja, ihr könnt unterschiedlich, klar. Okay, also ich sag, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass das, warum nicht? Ich habe ehrlich gesagt im Musikgeschäft jetzt nicht so die ganz große Ahnung, ob das real. Also mir kommt es ein bisschen komisch vor, dass die da nicht ihren eigenen Mischer irgendwie durch die Gegend karren, wenn die da auf Tour sind. Und dann irgendwie bei jedem Auftritt da quasi wen Neues haben. Das macht mich ein bisschen stutzig, aber ich sag, das stimmt. Ja, und da liegst du auch genau richtig, das stimmt. Und die hatten, der FOH-Techniker war denen wurscht. Und die hatten echt das Problem, dass die jeden Abend mit einem anderen Monitormann da fahren mussten. Und deswegen hätten die gern gehabt, da einen mitzunehmen. Ich habe damals nicht gepeilt, dass das tatsächlich die Frank Zappa Band war und habe mich deshalb für die Altenpflege entschieden. Hätte falsch abgebogen. Hätte auch falsch anders abgebogen. Laufen können. Ja. Ja, war spannend. Aber wer weiß, wovor mich Beruf das... Beruf mit Zukunft, würde ich sagen. Ja, genau. Chris, immer einen Job. Chris, immer. Genau. So, dann hat der Stefan einen Punkt. Ja, hat er auch geschrieben. 1:0. Ja, genau. Ich rate natürlich nicht mit und der Frank auch nicht, weil wir kennen unsere Geschichten zu gut. Das wäre ein bisschen langweilig an der Stelle. Also dann kommt, pass auf, jetzt kommt meine erste gelogene oder ungelogene Geschichte. Ich habe damals im zarten Alter von, weiß ich gar nicht, glaube 14 Jahren oder so, meinen ersten Computer bekommen von meinem Dad. Und zwar war das ein C16. Ne? Also die ganzen Deppen haben ja ein C16 bekommen. Ich hätte lieber ein C64 gehabt. Und die Geschichte geht noch weiter. Ich habe dazu auch keine Software und nichts bekommen, sondern ein Buch. Und zwar war das Basic Lernen in 20 Tagen. Und die Aufgabe war damals an mich, sobald du das erste gescheite Programm geschrieben hast auf dem Ding, dann bekommst du auch ein Spiel. Das habe ich dann auch gemacht, habe das schön brav gelernt. Hier, ne? 10 Print, 20 Go-To und hast du nicht gesehen? Und ja, und dann hat mein Vater tatsächlich Wort gehalten und nachdem das erste Programm dann fertig war, da gab es auch dann das erste Spiel. Und das war damals Scramble. Ich weiß nicht, wer das kennt, das ist so ein Raketenspiel, wo man rumfliegen muss. Und es gab dazu sogar den passenden Joystick, weil beim C16 war das so. Der hatte ja nicht die normalen Anschlüsse, wo du da so ein Quickshot oder irgendwas hättest anschließen können, sondern das war ja alles extra da. Der hatte so eine runde Buchse, da musste man extra einen besorgen. Ja, da habe ich mich tierisch gefreut. Ist die Frage, ist das jetzt gelogen oder ungelogen? Erst programmieren, dann spielen. Markus, willst du anfangen oder soll ich? Fang du mal an. Also erstmal hat sich für mich die Frage gestellt, es hat für den C16 tatsächlich Spiele gegeben. Das schockiert mich schon mal. Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet. Auf Datasette. Aber nicht so viele wie natürlich beim C64, wo du die ja am Schulhof hinterher geschmissen gekriegt hast. Immer. Ja. Ja. Deswegen war ich etwas enttäuscht auch über die Modellauswahl. Okay. Es gibt ja solche Eltern, ne, die ihre Kinder mit sowas quälen. Und mein erstes Gefühl war auch, ja, glaube ich. Ich glaube, dieses Buch hier, der Basic in 20 Tagen oder so, das hatte ich, glaube ich, auch. Habe ich aber ehrlich gesagt, glaube ich, nur als Unterlage für irgendwas genommen. Insofern, aber ich glaube, da die Story stimmt. Ja, ich den C16 überhaupt nicht kenne. Sage ich mal ungelogen, weil so hört sich so an. Das könnte ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es dafür Spiele gab oder nicht. Ich sag mal ungelogen. Also ihr sagt beide, die Geschichte stimmt. Ja. Ja. Ja. Habt da beide recht. Die stimmt. Das war wirklich so. Muss man dazu sagen, unser Vater, der ist Informatiker, der kommt halt aus der Ecke, der hat Computer von noch mit Lochkarten bedient und alles und da war das eigentlich klar, dass das dahin gehen muss. Letzten Endes bin ich heute dankbar, weil das ist die Grundlage für den Job, den ich jetzt mache, wo ich mein Geld mit verdiene. Ja. Einer von den Backhaus hat es richtig gemacht, ja. Der andere ist Altenpfleger geworden. Ja. Ja, so. Ja, zu den Fehlern kommen wir später noch. Gut, Frank, hast du? Du musst ihn, glaube ich, freischalten, kann es sein? Wieso? Oh, ist der rausgegangen zwischendurch? Warum macht er sowas? Na, wo warst du denn? Ja, wie das Leben so spielt. Ist in der Zwischenzeit irgendwas passiert? Ja, hören kannst du ja, oder nicht? Ja, die beiden haben es richtig erkannt, dass tatsächlich der C16 erst zu programmieren war, bevor es da mal ein Spiel dann gab, endlich dann. Dann steht es jetzt 2-1 für den Stefan. Dann steht 2-1 für Stefan. Oh, wow. Ja, genau. Ja, jetzt zweite Story. Ein Content aus dem Bereich Pflege. Und zwar ist die Ellie? Ja, die ist ja noch an Bord. Dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, Ellie. Also, bei Pflege muss man immer aufpassen, dass man nicht Dinge erzählt, die noch nicht verjährt sind. Das ist strafrechtlich immer so eine Sache, aber das ist eher so eine Story, die in Richtung perfekte Dienstplanung geht. Und zwar ist das immer das Gleiche, dass am Ende eines Jahres Weihnachten und Silvester kommt. Ist jedes Jahr so, weiß man eigentlich. Der Deal war, das muss 99 oder 2000 gewesen sein, dass ich an Weihnachten Dienst habe und an Silvester frei. Das hatte ich ganz gerne, hätte ich das so gehabt, weil Silvester kann man dann schön feiern und dann braucht man nicht da irgendwie am Neujahrsmorgen oder so aufschlagen. Jetzt war es so, es kam das, was kommen musste. Silvester näherte sich und es fielen Kollegen aus und da hieß es, dann arbeitest du im Silvester mal in spät. Da habe ich gesagt, na gut, das geht ja vielleicht noch. Und kurz drauf hieß es, ja, und am Neujahrsmorgen arbeitest du einen Frühdienst. Das habe ich dann äußerst widerwillig entgegengenommen. Dann kam Silvester. Ich habe wunderbar gefeiert. Hab's dann auch irgendwie ins Altenheim geschafft, am Neujahrsmorgen zu dem Frühdienst. Ich befürchte, ich bin selber gefahren. Naja. So verwischt die Erinnerung. Ja, ich habe ja schon mal geschrieben. Ich kann mich manchmal nicht gut erinnern. Ja. Auf jeden Fall war das so, die Übergabe lief noch prima. Ich habe dann also erfahren, wie so die Bewohner in das neue Jahr rübergekommen sind und habe dann mir so überlegt, ja, du musst ja jetzt noch nicht direkt aufstehen, gehst du gleich zu deiner Bewohnergruppe und pflegst die. Als kurze Zeit später jemand mich ansprach und sagte, Frank, trink doch mal erst einen Kaffee, es ist ja nun schon 10 Uhr. Ja, und da haben die Lieben den Frühdienst komplett ohne mich gewuppt, weil ich muss im Stationszimmer wohl so herrlich eingepennt sein, dass die sich gedacht haben, lass den mal besser da so auf dem Tisch. Ja, true, not true. Wann ist das gewesen? So 1999? Ja, die Erinnerung weiß ich nicht mehr genau. Das muss 99 oder 2000 gewesen sein. Okay. Und da bist du alleine im Dienst gewesen? Nee, da ist man. Das ja hat kein allein. Kollege dann mitgekriegt, dass du da ein Nickerchen gemacht hast. Doch, die haben das alle mitgekriegt und die haben mich einfach mal gelassen. Ich glaube, okay. Das war auch besser so. Früh fängt um 6 Uhr an, ne? Ja, früh ist 6 Uhr. Mhm. Dann kommt Übergabe, 17:45 und wahrscheinlich kurz drauf bin ich dann sanft entschlafen. Ich sehe gerade, ihr habt im Chat im Teamspeak auch einen Publikumsjoker, da rät der Nachtzug nämlich mit. Ah. Der Nachtzug sagt wahr. Wie lange ging denn die Feier? Weiß man das noch? Nee. Um ehrlich zu sein, dass ich selber auf den Dienst gefahren bin, weiß ich nur, weil ich nach dem Mittag, als ich nach Hause gefahren bin, in mein eigenes Auto eingestiegen bin. Also, ich sag auch, dass es stimmt. Also ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, irgendwie, das ist irgendwie schwere Feier gewesen. Ich sag, das stimmt. Ja, korrekt. Stimmt beides, genau, stimmt. Ja, dann sage ich auch mal ungelogen, ne? Ja. Ach so. Du hast zu früh aufgelöst. Oh, sorry. Ja. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja, deswegen machen wir den ja auch nicht immer. Wir machen ja auch keinen ungelogen Podcast. Ja, wir spielen immer Wahrheit oder Pflicht. Schon wieder Pflicht. Aber echt mit dem Auto dann von der Feier direkt zum Dienst. Das war die bescheuertste Idee, die ich je hatte, glaube ich. Boah. Hm. Ja, aber Dorf. Ja, ja, gut. Ich meine, ein Restrisiko war schon da. Aber, ja, nach dem Motto, liebe Kinder, macht das nicht zu Hause oder irgendwas. Genau. Macht das nicht nach. Ja, bleiben wir bei der Pflege. Ich habe ja auch mal in der Pflege gearbeitet. Und zwar während meinem Studium. Ich habe in Kassel studiert. Eine Zeit lang. Also eigentlich habe ich Musik gemacht. Aber ich war eingeschrieben. Und ins Leben studiert. Ins Leben studiert. Und irgendwie muss ja Geld in die Kasse. Und die Story ist ganz kurz. Ich habe als Nebenjob in der Zeit im Klinikum in Kassel in der Pathologie als Leichenwäscher gearbeitet. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Job ist, den man so als, wie soll man ich sagen, geb, ich gebe noch eine Zusatzinfo. Studentenjob machen kann, oder? Ich habe als Zivildienstleister mit schwerst mehrfachbehindert gearbeitet. Also Pflege kann ich. Ich sag auch gelogen, das ist schon puh. Ich glaube, das ist so ein, für mein Gefühl würde ich sagen, das ist so ein sensibler Bereich, wo nicht irgendwie Hilfskräfte ran dürfen. Das ist mein Gefühl, was ich da hätte. Insofern sage ich, das ist gelogen. Ich sage auch gelogen. Ja, stimmt, ist gelogen. Ich habe zwar in Kassel im Klinikum gearbeitet, aber nur als Nachtwache. Okay. Also das heißt, nachts über ein bisschen aufpassen. Das ist schon grenzwertig ungelogen. Genau. Genau, weil er geschlafen hat. Was ich Arbeit nennt. Einzige Berührung mit der Pathologie hatte ich, weil ich mal ein-, zweimal jemanden runterfahren musste dann. Aber das war dann auch schon. Ja. Gut. Hat jeder noch eine, ne? Frage, ja, oder? So. Hast du noch eine? Eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Da bin ich gespannt. Ja, das ist Content IT. Ich habe im Jahr 2002 habe ich die Pflege quasi dran gegeben und bin in die IT gewechselt, an den Niederrhein, Kreis Kleve, und war da als IT-Dienstleister, allerdings auch im Bereich Pflege, also das waren alles Pflegeunternehmen, für die wir gearbeitet haben. Und dann war es so, dass ich abends spät noch einen Anruf bekam aus einem Altenheim im Kreis Kleve mit der Meldung, kommen Sie schnell, hier funktioniert keine einzige Maus mehr. Und ich habe das versucht per Fernwartung mir anzugucken, bin da aber irgendwie nicht richtig zurechtgekommen, habe mich dann entschlossen zu fahren, das waren so rund 20 Kilometer, dann war ich bei denen am Altenheim. Mittlerweile begrüßte mich dort auch dann der Spätdienst schon und führten mich ins Stationszimmer. Und da stand also ein Standard-PC mit einer Tastatur und 4 Funkmäusen. Die lagen da alle neben der Tastatur und die Aussage war, unsere Maus hat nicht mehr funktioniert und dann haben wir die aus den anderen Büros geholt, aber die funktionieren auch alle nicht. Wahr oder gelogen? In welchem Jahr war das nochmal? 2000 wann? Ah, das war 2002 plus irgendwo zwischen 2 und 8. Ich weiß halt nicht mehr genau. Vorstellen könnte ich mir sowas. Ich könnte mir das auch vorstellen. Ich glaube aber, du bist auch so ein bisschen in die Richtung, ob es überhaupt da so PC-Anbindung gegeben hat, ne? In diesem Bereich. 2002 glaube ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass das ist zum Teil ja immer noch nicht so der Fall. Ich habe lange im stationären Bereich in der Behindertenhilfe gearbeitet und da gibt es zum Beispiel auch heutzutage noch keine PCs. Ja, ich glaube das nicht. Ich glaube, die Story ist, das ist so eine IT-Story, die man sich so unter IT-Lern erzählt, glaube ich. Ich sag auch gelogen. Okay. Ja, es ist so, dass wir im Kreis Kleve einen großen Klinikverbund haben mit Serveranbindung schon bereits seit 2002. Das haben wir damals über ISDN und Terminal Server alles realisiert und die haben tatsächlich dann auch Funkmäuse besessen und haben tatsächlich, weil ihre Funkmaus nicht mehr ging, von den anderen Stationen Funkmäuse geholt, um festzustellen, dass sie da irgendwie auch nicht weiterkommen. Das war eine schöne Dienstleistung, eine Stunde lang plus Anfahrt, dann zu sortieren, wo gehört jetzt welche Maus rein und wo bekomme ich jetzt bitte eine Batterie her, damit das hier auch wieder funktioniert. Die Geschichte ist ungelogen. Oh. Mhm. Sehr gut. So viel IT schon 2002. Ja, das war... Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ja, war schon ein bisschen hemdsärmelig und viel Bastelei, muss man sagen. Irgendwann haben wir dann auf VPN umgestellt, auf DSL-Leitung. Dann ging es schon was besser. Irgendwann kam auch dann ans Rechenzentrum eine richtig feste IP. Ging das so in die Richtung, wie man es dann heute auch hat. Aha. Cool. Ja, dann komme ich mit der letzten Geschichte jetzt noch. Im Moment steht es 4-3 für den Stefan, um mal den Zwischenstand hier nochmal kundzutun. Auch das ist ungelogen. Auch das ist ungelogen. Wie ich ja eben schon sagte, ich habe in Kassel studiert und dann auch eine Zeit lang in Göttingen und dann habe ich mein Studium abgeschlossen. Also für mich persönlich habe ich das abgeschlossen. Und bin dann zurück ins Oberbergische gezogen. Aus Göttingen im Jahr 2000 war das. Und dann war es so, dass bei den Eltern aufgrund der Kleingeschwister doch etwas Platzmangel herrschte in unserem Elternhaus. Und das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich ein halbes Jahr lang im Garten meiner Eltern in einem Wohnmobil gelebt habe. War oder nicht? Basic lernen, im Wohnmobil abgeschoben werden. Du hast echt eine schlimme Kindheit gehabt, Klaus. Ne? Mann, Mann, Mann. Man weiß es nicht. Wie alt bist du da gewesen, sag mal, so ungefähr? Ich bin 72 geboren. Aber das Jahr, ich habe es nie im Kopf. 2000. 2000, okay. So. Da ist man vielleicht 28. Ganz froh, dass man nicht mehr bei den Eltern im Haus wohnt, ne? Hm. Die ich einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Ich glaube schon. Also das könnte ich mir vorstellen, ja. Irgendwo wurde, glaube ich, auch mal erzählt, dass insgesamt so die Familie Backhaus gerne Campingurlaub gemacht hat und ja, so. Und fahren, ja. Insofern wird der Zusammenhang ein bisschen passen. Ich sage, das stimmt. Und deine Tochter ist doch auch jetzt irgendwie auf der Couch am Nächtigen, oder? Nee, auf der Couch oder draußen? Nee, das Mobil ist aber ein kleiner Unterschied. Ja. Gästezimmer, oder? Das habe ich doch unter dem Mantel der Verschwiegenheit erzählt. Nee, es passiert halt mal, dass Leute auch mal wieder zurück nach Hause müssen zwischendurch dann. Egal wie lange sie schon vorher weg waren. Ja. Ich sag ungelogen. Ungelogen. Ja, das stimmt. Das war tatsächlich so. Ich habe im Wohnmobil gewohnt. Dann eine Zeit lang. Und dann ging es schnurstracks, glaube ich, im November 2000 ab nach München. Ja. Ja, aber das hilft nichts. Der Stefan hat trotzdem gewonnen. Ja. Glückwunsch. Einen mehr. Ja. Also, was ich sagen möchte damit ist, diese Idee, die ihr habt mit eurem Ungelogen-Podcast, das habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde die grandios. Die macht mir unheimlich viel Spaß. Deswegen werde ich das auch hier entsprechend bei uns nochmal auf der Seite verlinken. Das ist so einer meiner Highlights, muss ich sagen. Live schaffe ich jetzt oft nicht, weil ihr seid mittwochs oft live, ne? Mhm. Und wir waren, mal gucken, wie es jetzt nach der Sommerpause ist, ob es sich wieder ausgeht. Wir haben jeden alle 14 Tage mittwochs selber eine Aufnahme mit dem Face of Death. Dann kann ich immer nicht zuhören. Das macht sich nicht so gut, wenn nebenher noch ein Podcast läuft. Also ein bisschen mitraten bei der Aufnahme. Also zwischendurch, genau. Ja. Ich weiß es. Ja. Kommen bestimmt ganz interessante Geschichten bei raus. Ja. Aber auf jeden Fall macht Spaß, also auch euch da zuzuhören. Auch wenn ihr macht ja vorher auch so, eigentlich vorher ist das so ein bisschen personal, auch so mit hin und her und was war und so. Finde ich sehr schön. Hör ich immer sehr, sehr gerne zu. Vielen ganz Dank. Großartig. Ja, vielen Dank fürs Lob, ja. Ich mich gefreut, dass ihr das Waffeleisen geworden habt. Dann wusste ich, dass wir euch mal hier hinkriegen. Sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Wir könnten jetzt noch stundenlang über Senf reden. Genau. Aber das Thema langsam, aber sicher so ein bisschen an Fahrt verliert, weiß ich, dass der Frank aber was mitgebracht hat, was zum Thema Essen gehört. Und das ist auch was für die Sauerländer, glaube ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ne? Dicke Sauerländer, oder was gibt's? Lass dich überraschen, was jetzt gibt. Apropos Senf, ne? Dicke apropos Sauerländer. Senf, ja. Wo du gerade Senf sagst. Ich hab zugegebenermaßen nicht ganz wissenschaftlich korrekt eine kleine Recherche angefangen, und zwar zum Thema Panas. Ist das bekannt? Selbstverständlich. Panas, genial, ja. Ne? Ja. Genau. Und ich hab hier drei Literaturquellen. Die erste Quelle ist die Rheinische Küche, Spezialitäten aus der Region. Haben wir im letzten Podcast hier vorgestellt. Ein Bestseller. Ein Bestseller. Ist er mittlerweile auch in Geretsried der Bestseller? Nee, ich sortiere gerade Bücher aus. Du wirst kein neues kaufen momentan. Okay. Ja, gibt's nicht als E-Book. Dann. Als Hörbuch. Von Jean Pütz vorgelesen. Das ist ja gut. Dann habe ich ein Kochbuch Bergisches Land aus dem regionalerverlag.de. Printed in Poland, sehe ich gerade, auch interessant. Und dann habe ich Pannas recherchiert in einem dritten Kochbuch, das Bergische Kochbuch, sprich das Oberbergische Kochbuch aus dem Gronenberg Verlag. Und mir ist bei den Pannas Rezepten da was aufgefallen. Ich habe immer gedacht, ich habe Pannas immer so in Erinnerung gehabt, das wird aus Blut gekocht. Wie ist das bei euch? Habt ihr da irgendwie auch irgendeine Ideen, wie man das herstellt? Das ist so eine Art Blutwurst, oder? Hätte ich auch jetzt gesagt. Ich glaube, da ist noch Getreide drunter gemischt, aber ansonsten hätte ich auch gedacht, irgendwie, ansonsten ist das irgendwie Blut. Keine Ahnung. Genau. Ich weiß nicht, ich kenne nur Pansen für den Hund. Pansen, wie sie, ja. Das sollte man nicht verwechseln und in die Pfanne hauen. Das macht sich nicht so gut. Auf jeden Fall ist mir Folgendes aufgefallen. In diesem rheinischen Kochbuch, also wenn wir jetzt mal vom Rhein ostwärts wandern, dann ist da Pannas beschrieben mit folgenden Zutaten. 6 Zwiebeln, 4 Möhren, 250 Gramm Rindfleisch, 300 Gramm Schweinefleisch, Salz, Pfeffer, einen halben Teelöffel gemahlene Nelken, einen halben Teelöffel gemahlener Piment, Majoran und dann, jetzt kommt das Getreide, Buchweizenmehl. Nix von Blut. Das klingt für mich richtig vernünftig. Kochanleitung ist auch ganz gut, könnte man durchaus mal versuchen. Wenn man dann weiter ins Bergische kommt, dann sind die Bergischen so drauf, dass die als Einkaufsliste hier sagen, 300 Gramm Blutwurst, also die machen dann Blutwurst rein, 300 Gramm Hackfleisch vom Rind, 300 Gramm Mett. Also die sparen sich im Prinzip die lange Kocherei mit dem ganzen Fleisch, um dann muss man nichts pürieren und so weiter. Und dann ein Teelöffel Salz, Pfeffer und ansonsten sind die Gewürze sind im Wesentlichen dasselbe. Buchweizenmehl auch wieder als wesentlicher Bestandteil. Und wenn man jetzt noch weiter östlich geht, ins Oberbergische, dann stellt man fest, dass im Oberbergischen tatsächlich arme Leute gewohnt haben müssen früher. Weil hier besteht das Rezept aus 1,8 Liter Wurstbrühe, 250 Gramm Buchweizenmehl, gemahlene Nelken, Majoran und Salz und Pfeffer. Also bei dieser kleinen Recherche ist mir aufgefallen, Pannas scheint ein Gericht zu sein, das lokal wohl sehr verschieden produziert wird und im Oberbergischen Kreis deutlich den wenigsten Fleischanteil hat, nämlich keinen, außer Wurstbrühe. Oh. Das fand ich aber ganz interessant und dann habe ich irgendwie auf der Wikipedia noch so quer gelesen. Das nennt sich dann wohl auch weißer Pannas. Also, ansonsten ist das Vorgehen all das gleiche. Man macht im Prinzip, man kocht das alles ein, lässt das dann auskühlen, schneidet das dann in, dann hat man so eine Art Pudding wohl, schneidet das in Scheiben, brät das dann und dann ist das, ja, je nachdem, wie man es hergestellt hat, wird es wohl verschieden schmecken. Ich höre aus dem Konjunktiv, den du benutzt, dass du es nicht ausprobiert hast. Nee, hätte, könnte, sollte. Sollte man mal probiert haben, falls nicht. Sollte man. Ja. Jetzt. Aber vegetarisch ist es nicht, weil es ist Rinderbrühe drin oder was? Da, ja, also die oberbergische Variante Wurstbrühe. Ich meine, klar, wenn man jetzt Wurstwasser oder ja, wenn man Wurstbrühe. Ja, wenn man Wurst macht, also wenn die Metzger Wurst machen, dann brühen die diese Wurst ja ab. Ja. Ne, also jetzt, ob das Rostbratwürstchen sind oder was. Und die Brühe, die dabei entsteht, die ist echt sehr gehaltvoll, auch relativ fetthaltig. Die schmeckt auch einigermaßen lecker. Die kannst du auch so holen und dann ein bisschen Gemüse reinschneiden. Die kannst du auch so zum Frühstück mal ein Glas nehmen. Ja, zum Frühstück mal so ein Glas kalte Wurstbrühe zum Frühstück. Ist immer wieder gern genommen. Bringt einen so richtig nach vorne, so sonntags morgens nach einem ordentlichen Zug durch die Nachbarschaft. Vielleicht, wenn man auf der Arbeit ankommt und nicht weiß, wie man hingekommen ist. Vielleicht ist das dann. Und dann auch Senf dazu. Und dann noch Senfritz. Auf der Zahnbürste. Bei dieser Recherche bin ich in diesem rheinischen Kochbuch hier, Rheinische Küche, an einem Gericht vorbeigehuscht, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Und ich wollte mal in die Runde fragen, wisst ihr, was Blindhuhn nach rheinischer Art ist? Noch nie gehört. Ich auch nicht. Blind wie das Huhn sieht nichts oder was? Auch mit Huhn geschrieben wie Huhn und blind, genau, wie ein blindes Huhn. Wie ein blindes Huhn. Blindhuhn nach rheinischer Art. Blindes Huhn trinkt auch mal einen Korn. Bierdosenhuhn, sowas vielleicht. Es gibt auch sowas, kennt ihr das, so eine Bierdose beim ins Huhn rein und dann grillen? Ist sowas vielleicht? Ja, das kenne ich, das ist cool. Aber ich weiß nicht, ob. Das ist kein blindes Huhn, ne? Das ist ja ein Bierdosenhuhn. Ja, stimmt auch wieder. Also. Das ist der Rheinländer und der Hühner, ne? Ob das nur der halbe Hahn ist oder das Blindhuhn. Blindhuhn, jetzt bin ich gespannt. Es hat mit Huhn nichts zu tun. Zutaten für vier Personen. Käse. 250 Gramm. 250 Gramm weiße Bohnen, 250 Gramm magerer Speck, 250 Gramm Möhren, 400 Gramm Buschbohnen, 2 Äpfel, 2 Zwiebel, 400 Gramm Kartoffeln, circa 100 bis 200 Milliliter Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, 3 Esslöffel gehackte Petersilie. Ist noch nicht mal ein Ei drin in der Blindhuhnsuppe. Also, es ist einfach eine Gemüsesuppe. Nennt sich Blindhuhn nach rheinischer Art. Weil die Bihuhn nicht schreiben Ecke konnten, oder was? Weiß ich. Ja, genau. Das ist, die anderen sagen da Bihuhn-Suppe für. Ja. Frank, sag mal, aus welcher Ecke? Ecke vom Rheinland kommt das? Steht hier leider nicht bei. Hier steht nur Blindhuhn nach rheinischer Art. Ja, okay. Ich habe noch ein Rezept, was man von der Ecke in Richtung Düsseldorf verorten kann. Die Altbiersuppe. Ja, ich sag mal so. Pulle auf, warm machen, Altbiersuppe, fertig. Nein. Ich kenne Altbierbowle. Ja, genau, die kennen wir auch. Nee, aber Suppe, nee. Altbiersoßen gibt's hier ohne Ende, aber nee. Die Altbiersuppe. Die für vier Personen mit 40 Gramm Butter, 40 Gramm Mehl, 1,2 Liter Altbier. Ich glaube, das sind 6 so handelsübliche Gläschen, ne? Salz, Pfeffer, gemahlener Zimt, gemahlener Kümmel, einen Apfel, 4 Scheiben geräucherter Speck, Zucker. Die Butter in einem Topf zerlassen, das Mehl hineinstreuen und Goldquert anschwitzen lassen, also eine Mehlschwitze herstellen. Das Bier hinzugießen und alles mit Salz und Pfeffer, etwas Zimt und Kümmel zum Kochen bringen. Den Apfel schälen, halbieren und entkernen. Eine Apfelhälfte kleinwürfeln, in der Suppe weichkochen. Anschließend die Suppe pürieren, nach etwa 5 Minuten kochen lassen. In der Zwischenzeit den Speck kleinwürfeln und bei geringer Hitze in einer Pfanne ohne Fett anbraten, die andere Apfelhälfte würfeln und in die Pfanne geben, die Äpfelwürfel eine Minute mitdünsten, die Suppe mit Zucker abschmecken, anrichten und mit dem Speck und Apfelwürfeln garnieren. Altbiersuppe. Dazu noch ein Glas Kölsch und dann passt das. Dazu gibt es dann einen Herforder Pilz. Genau. Aber hört sich gut an. Wie gesagt, kenne ich nicht. Also das werde ich auf jeden Fall mal nachkochen. Ich auch. Das hört sich gut an. Das klingt so für so einen Samstagmittag. Ja. Klingt das so nicht schlecht. Vorm Spätdienst. Vorm Spätdienst ist das einzig gescheite Gericht ein Döner. Das ist und bleibt so. Jetzt sag doch mal, Frank, hast du denn schon mal irgendwas jetzt gekocht aus dem Buch auch wirklich? Oder liest du nur durch und stellst dir vor, wie es sein könnte? Ja, das ist ja so ein bisschen wie, wie beim Playboy, ne? Durchlesen, und zuklappen und nichts weiter tun. Zum Drive-In. Wie beim Playboy. Ja, nee. Nee, leider noch keine Zeit gehabt, irgendwas davon zu kochen. Ich weiß ich auch noch nicht, wann ich das mal hinkriege noch. Ich werde es auf jeden Fall nicht live aufnehmen, wie ich koche. Das mag ich keinem zu. Och. Scheiße, verdammt. Es gibt Menschen, die das hören und andere, die es sogar veröffentlichen. Ja. Hast du Küchenverbot mit deiner Rheinisch-Küche? Also, Bestseller, 4,99 genau. Bei. Da wollte ich genau nochmal empfehlen. Rheinische Küche, Spezialitäten Menschen. Aus der Region. Genau. Komet Verlag. 3,99 ja. Bei Amazon. Wir verdienen da nichts dran, wir wollen nur die rheinische Küche europaweit groß machen. An der genau. Stelle. Ja. Lindhuhnsuppe. Ja, also das haben wir wahrscheinlich schon mal gekocht, ja. Nur unwissenderweise, dass das eine Blindhuhnsuppe ist. Ja, so per Zufall. Blindes Huhn findet auch schon mal ein Korn. Apropos Korn. Ja, apropos Korn. Trinken wir mal ein Schlückchen, oder? Auf den Schreck. Genau, Prost. Prost. Der Buch heißt Rheinische Küche, Spezialitäten aus der Region, ja? Genau. Ja. Du gibst auch als Kindle-Edition für 2,99. Gut. Ach, gucke da. Ach doch. Super. Gibt es vielleicht auch als Thermomix-Programm-Edition, als SD-Karte. Dann jetzt nicht dabei. Genau. Bis zum nächsten Podcast will ich mal den Komet Verlag anschreiben, wer dieses Vorwort geschrieben hat. Das interessiert mich wirklich. Den lädst du gleich mal mit ein. Vielleicht kann der uns mal noch was dazu erzählen. Da soll mal hier Rede und Antwort stehen. Weil dass der auf die kölsche Küche gekommen ist in Stuttgart, das will noch gar nicht in meinen Kopf hinein. Überlege ich auch immer noch dran. Es kann nur Heimweh sein eigentlich. Letztendlich. Ja. Du weißt, aus der Ferne liebt sich leicht und das trifft auch auf die Blindhuhnsuppe wahrscheinlich zu. Ja, da will ich mir zulegen. Das ist gut. Lustig. Also ich werde mir die nächste Zeit keine Bücher zulegen, weil wir gerade unser Haus ein wenig ausmisten. Und was da an Büchern alles rumsteht, die du nie wieder liest. Ich dachte, du hast keinen Platz wegen den ganzen Senfpötten. Ja, wegen den Senfpötten auch. Ja, die sind ja, das ist ja endlich. Ne? Ja. Das ist aber so ein Buch, das vergammelt ja auch nicht wirklich, ne? Ich habe heute die komplette Donna Leon Edition, glaube ich, hier aus dem Haus geschafft. In die Tonne, wo die anderen Papiere auch alle. Nee, gar nicht mal, also, sondern okay. Das ist ja so, die Schulbibliothek freut sich über Bücher. Da haben wir an der Schule eine eigene Bücherei, Buchausleih-Dingens gedöhnt. Mhm. Und unsere Stadtbücherei, die nimmt auch Bücher tatsächlich. Also das, ach, cool. Die muss man jetzt nicht unbedingt wegwerfen. Ich meine, verkaufen auf eBay stellen, das ganze Geschrotte, da habe ich jetzt keine Zeit und keine Lust drauf. Mhm. Aber die kriegst du eigentlich gut nochmal unter. Ne? Ist nur, da wird dir echt Angst und Bange, was sich so in, jetzt lass mich mal rechnen, guten 17 Jahren in so einem Haus alles ansammelt. Ne? Beängstigend. Bei uns steht das ja alles auf dem Speicher. Ja. Ne? Und ja, ich habe so Sorge, hab ich noch gar nicht geguckt. Wenn mal richtig Sturm kommt, wir haben den Schwerpunkt so sehr nach oben verlagert im Haus, ja, dass wenn Sturm kommt, dass ich immer Sorge habe, dieses Haus dreht sich einfach um 180 Grad, der Keller ist dann oben. Unglaublich ist das. Ne? Kinderschuhe Größe 16 bis 23 und ich weiß es nicht. 15 Kilo Sand und Muscheln aus Italien. Na. Was machst du damit eigentlich? Hausbau. Und wenn du nächstes Mal wieder hinfährst, nimmst du doch wieder welche mit, ne? Juhu. Steine aus der Isar. Ey. Ich meine, die ist hier bei uns wirklich 800 Meter ums Eck. Da kannst du hingehen und dir den Stein angucken. Jeden zweiten Tag mal. Den musst du nicht mitnehmen. Die kannst du besuchen gehen. Kannst du sagen, hallo Stein. Da bin ich mal wieder. Hi Stein. Hallo. Schuhe. Unglaublich. Ja, das so, bei uns auch. Die seit Jahren niemanden passen können mehr, rein von der Größe her. Und ich weiß ja nicht, ob das für die Enkelkinder oder ich, keine Ahnung, aber... Man weiß nicht, an wen man sie nochmal verschenken kann. Ja. Und weil man es nicht weiß, verschenkt man sie nicht und deshalb sind sie noch da. Ja. Das ist ein Teufelskreis. Sie stehen einfach im Weg rum. Ja. Jetzt war ich nachts immer schweißgebadet auf und muss dran denken, was denn mal passiert, wenn wir mal die Hütte in Oberbandenberg ausrollen. Aha, nein. Stange Dynamit rein und fertig. Vorher hat Schlagzeug aus dem Keller geholt und PA und so und dann einfach. Aber mit 17 Jahren ist er jetzt auch schon eine lange Zeit, aber andere Menschen wohnen ja schon viel, viel länger in Häusern und stopfen die seit Jahren voll mit irgendwelchen Sachen. Mann. Ich habe Horrorvorstellungen von Kaffeemühlen. Ja, ich war. Also damit kann man jede Menge Räuber-Hotzenplotz-Neuverfilmungen machen mit diesen Kaffeemühlen. Da kannst du, wenn ich richtig gezählt habe, kannst du da 122 Theater-AGs mit ausstatten, um dieses Stück zu präsentieren. So roundabout, oder? Ja, dazu muss man wissen, in der Küche, in unserem Elternhaus gibt es Regale, die unter der Decke angebracht sind und die stehen voll mit Kaffeemühlen, die nicht gebraucht werden, oder? Der Kaffee, habe ich gesehen, der letzte, den ich da gekriegt habe, der kam irgendwie, das war so ein Fertigprodukt vom Aldi schon gemahlen. Nee, der benutzt nach wie vor diese blaue Kaffeemühle, die wir immer schon für Kaffeemahlen benutzt haben. Dieses blaue Ding mit dem Bakalit-Deckel da. Das ist das, sag ich mal, Produktivsystem und die ganzen anderen Systeme, die stehen. Das Backup. Alles Backup. Wenn die blaue mal kaputt geht, dann brauche ich ja noch eine. Ich habe schon überlegt, ob man dann nicht mal so Drehspieluhren einbaut in die Kaffeemühlen. Ach so, dann ping machen wenigstens. Ja, dann schreibt man die Melodie drauf und dann haben wir vielleicht, dann kriegen wir sie vielleicht nochmal los. Ansonsten müssen wir sie auch ins Feuer tun. Das kannst du vergessen. Ja, Feuer hab ich auch gemacht. Also man darf ja keine Gartenabfälle verbrennen, aber von alten Kinderbaumhäusern steht nichts. Habe ich extra geguckt in der Satzung der Stadt Geretsried. So ist recht. So hast du wenigstens, macht noch Sinn, dann hast du wenigstens noch ein Feuerchen und kannst dir wenigstens noch irgendwie einen Würstel drauf braten. Muss ja den ganzen Senf auch noch aufessen. Ja, so roh ist das ja jetzt auch. Es gibt ja auch noch Senfeier. Ja, und, ich mag und dann, aber keine Eier. Ja, gut. Ja. Und dann kann man doch auch zu diese Senfsoßen machen, wo man, was isst man denn? Ach, da isst man ja auch Eier drin. Das ist alles nichts für dich. Ich weiß, der Stefan ist ein großer Freund des hartgekochten Eis, habe ich gehört. Ja, Soleier, ja. Da kommt auch Senf mit drauf. Ja. So, Maggi. Und Maggi, oder? Maggi doch nicht. Ne? Nein. Da kommt Essig und Öl mit Essig drauf. Das sind diese Kinderaugen, die auf der Bar in diesem großen Salzlaugenglas da immer sind. Ja, ganz genau. Das ist so, was die Oma im Keller hat, wo das Enkelkind Angst hat, in den Keller zu gehen. So, genau. Das sind Soleier. Ansonsten machst du mal eine schöne Senfmarinade oder Senfkruste auf ein Steak oder so. Also Soleier habe ich nur so als, das war so Last Exit irgendwie, nachts um 3, kurz vor dem letzten Kölsch, eben schnell nochmal so ein Ding reingepfiffen, weil damit der Magen was zu tun hat. Genau. Nachts um 3 ist immer, wenn der Magen was zu tun hat. Ja, das ist so die Erinnerung, ist egal, Hauptsache irgendwie, aber bis so was essen auf den ganzen Alkohol, dann wird das schon. Genau. Da wird das wieder gehen. Ja, da gehen noch 1, 2. Sehr schön. Ja. Im Ruhrpott, ihr habt ja auch eine ganz eigene Sprache teilweise, gell? Ich habe jetzt sowas Nettes gehört. Im Ruhrpott, da hat man Mittag. Da macht, da macht man nicht Mittag oder macht Mittag. Man hat Mittag. Das ist wie ein Naturgesetz, hat mir jemand erzählt. Also, ne, bevor Gott die Welt geschaffen hat, gab es schon Mittag. Ja. Ne, weil das hat man einfach. Ganz genau. Ja, und man geht auch nie zu jemandem hin, sondern man geht immer nach jemandem hin, ne? Oder auf Schalke zum Beispiel. Aber ich muss noch nach dem Bäcker. Ja. Weil zu ist zu eng, ist zu persönlich, aber nach dem Bäcker geht. Da gibt's sehr schöne CD, die heißt wie heißt die Ruhrkultur oder was? Das war hier, wo ihr die Kulturhauptstadt wart, da im Ruhrpott. Da haben sich die ganzen Comedy-Jungs mal zusammengetan und jeder hat ein bisschen was seine Gedanken eingesprochen dazu. Ich schau mal, ob ich den Link finde, den hau ich mal mit rein hier. Und dabei fällt mir gerade noch eine Frage ein. Ja. Ist denn Mittag wirklich Mittag? Also so irgend so ein Zeitraum zwischen 12 und 2? Oder wird das auch schon mal anders umgedeutet im Ruhrpott? Nö, inwiefern? Dann verstehe die Frage nicht. Ja, pass auf, ich muss erklären. Ich hab mal jemanden eingeladen, der kam aus Duisburg. Und die Verabredung war, der sagt zu mir, ich komme Mittag. Und wir essen gemacht und gewartet und der kam und kam nicht. Und dann kam der irgendwann bei 3:30, 4 und ich sag, wo kommst du denn jetzt erst? Ja, ich hab doch gesagt Mittag. Und der ging auch auf Mittagsschicht, wenn der in Spätschicht ging. Und so, also für den war Mittag irgendwie der Zeitraum bis 18 Uhr oder sowas. Und Nachmittag gab's für den gar nicht. Aber das ist dann keine so, da war wahrscheinlich eher so sein Private Thing. Also Mittagsschicht kenne ich auch. Also Mittagsschicht ist Spätschicht. Ja, okay. Das würde ich auch so sagen. Ja. Aber so, ich komme Mittag, ist nachmittags, kenne ich nicht. Ja, okay. Ja, dann ist er wahrscheinlich eher dem sein Ding gewesen. Bestimmt. Ja, oder der konnte das Wort nach nicht. Oder ich habe das wieder nicht gehört. Oder? Ja, das wird wahrscheinlich eher gewesen sein. Nach was? Ja. Das ist, wenn man so ein lautes Instrument spielt, dann hört man nicht mehr so gut. Wie bitte? Ja. Oder man hört nur noch das, was man will. Ich höre, genau. 1, 2, 3. Und. Ja, schön. Jo, Frankie, hast du noch was für uns? Ja, ich kann ja mal noch erzählen. Der Gérard war ja hier zu Besuch. Ja, genau. Das hat mich auch noch interessiert. Die One Side of the Story kennen wir ja schon, ne? Also, das war tatsächlich so, wir haben ja irgendwie auf Telegram geschrieben und dann. Weiß ich auch nicht mehr, da kam das irgendwie dazu, da wir uns verabredet haben, oder nee, da hat ich ihm schrieb, er wollte wissen, jetzt weiß ich wieder, er wollte und meine Adresse nochmal haben. Ich denke, ja, okay, dann gebe ich ihm, wahrscheinlich hat er vor, zu Besuch zu kommen. Und dann habe ich mal schon mal vorgewarnt, wir fahren Samstag nach Ikea. Morgens nach Ikea, sehr schön. Entschuldigung. Zu Ikea bei. Bei Ikea bei. Sprachverwirrung, Babylon. Ja, ich habe Babylon gesagt, Entschuldigung. Oh. Ja, auf jeden Fall wollten wir da zum Frühstücken hin und ich sagte, da musst du aber früh an den Start kommen, weil wir fahren hier 9 weg. Schrieb er zurück, schafft er, gar kein Problem. Pünktlich war er hier, zack, waren wir bei Ikea. So, und wir haben dann da tatsächlich bis 14.30 Uhr, also 4,5 Stunden, haben wir bei Ikea verbracht. Gemütlichst gefrühstückt für wirklich einen schmalen Kurs. Ich glaube, das gibt es auch nur bei Ikea. Ne? Kaffee, Flatrate und das ist einfach klasse. Dann schön Zeit nehmen zum Frühstücken. Und dann sind wir durch den Ikea und wir haben uns eigentlich so verhalten wie sonst auch. Ne? Alle Schubladen auf, überall reingucken. Und für Gérard war das ganz spannend, was wir da taten. Das hat er nicht gekannt, oder? Nee. Und ich sagte, da musst du mal gucken hier, wie das gemacht ist. Und guck mal, hier geht so ein Licht an in der Schublade. Und er so, was, da geht ein Licht an? Habe ich auch noch nie gesehen. Und ja, so ein Spökes. Und was die da gemacht haben, war, die haben so Zimmer gebaut, so Musterzimmer, und haben da Schauspieler reingesetzt und haben diese Zimmer belebt. Das fand ich total geckig, vor allen Dingen da mal so ein paar Sekunden lang mitzuspielen bei denen. Das Das war total lustig. Da, also, hast du dich mit reingesetzt? Ja, hallo, ja, da, hallo, der Onkel Frank ist in, da. In einem so einem Zimmer war so ein DJ am Start, der stand da mit einem Allen & Heath Pult und mit einer Yamaha Abhöre und ich bin so zu dem hin und hier so, ey, zeig mal, was hast du denn da und erklär doch mal und boah, und wo steht denn der Subwoofer und so und die Kundschaft, die ging dann da drum und hat gedacht, das müsste wohl so sein, ne? Und das hat mich ja angefixt. Wir sind dann unten durch die Markthalle. Das ist ja die Hölle von IKEA. Deswegen ist die auch immer unten. Ne? du kommst ja überall hin, nur nicht vorwärts, ja? Und dann sind wir durch die Markthalle durch. Und das erste Gerät, wo ich dachte, da musst du jetzt mal ausprobieren, war, die haben irgendwie neue Blumengießkannen. Und da kriegst du ein wunderbares Fiss drauf hin. Ein lautes Fiss. Und da ging der Gérard erstmal in Deckung, guckte sich um. Ja, schien normal zu sein. Ich habe die Kanne dann hingestellt, so ungefähr, genau. Und dann stand da so eine Gartenmöbelausstattung für auf Terrasse. Und da haben die dann so künstlichen Salat in so Töpfe angerichtet und so. Und da habe ich gesagt, komm Gérard, da setzen wir uns jetzt hin. Und dann haben wir da so getan, als würden wir da essen. Der, okay, Ruben, das, mein Jüngster, das Foto direkt mit Mang dabei, genau. Ja. Und dann kam die Anja etwas zeitverzögert um die Ecke, hatte auch irgendwie schon das Gefühl, dass wir das mit der Gießkanne gewesen sein mussten, sah uns da sitzen und machte mal erst Fotos von dem, wie wir da saßen. Und so macht IKEA Spaß. Wir sind dann aus dem Laden raus. Wir haben irgendwas im Wert von 20 Euro gekauft. Ungefähr das war auch der Wert des Frühstücks. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Das war herrlich. Und dann haben wir hier zu Hause, und das wollte ich noch richtig stellen. Wir haben dann nicht essen, Gérard, sondern die Frikadellen mit Nudeln, das ist ja das Standardgericht für dich hier, ne? Das gab es abends, das war der Abend. Ich habe gar nicht gewusst, dass der wohl vorher Nachtschicht gemacht hat, aber das erklärt das alles, ne? Und dann haben wir uns abends vor die Glotze gehangen und haben wirklich so eine Show, das waren die 70er, geguckt. Und das war zu Anfang auch ganz gut, aber als dann irgendwann der Frank Zander die Moderation übernahm, da war dann auch für uns irgendwie, da ging gar nicht mehr, ohne Helm und ohne Gurt, der Kurt, nee, das, da war dann Schluss mit Fernsehen gucken. Haben die den per, wie heißt das hier, per Computer animiert reingeschnitten, oder lebt der noch? Keine Ahnung, also. Da ist der Hawkins wirklich live and alive gegen. Aber naja, ist egal. Ja, aber das war ein wunderschönes Wochenende als Abschluss meines Urlaubs hier im Rainland, wie man zu dem Rheinland ja auch sagt. Und wir hatten exakt einen schönen Tag in den 14 Tagen Urlaub. Da waren wir in Kommern in der Eifel. Da ist so Freilichtmuseum. Übrigens würde ich direkt nochmal hinfahren. Das finde ich richtig klasse da. Die bauen nämlich jetzt auch, sonst hat man in so Freilichtmuseen ja immer so Mittelalter und sowas. Und die bauen jetzt auch jüngere Geschichte nach, also 1960er, 70er Jahre. Das ist wirklich, das ist fantastisch. Ich bin da in so ein Quelle-Fertighaus rein aus den 1960er Jahren und habe gedacht, ja, das kennst du alles. So wie das hier aussieht, so wie das hier riecht, das hat direkt irgendwie so Kindheitserinnerungen angetriggert. Also ich würde fast sagen, die Wohnung damals im Hackenberg, genau so war das da. Viel Braun und Orange und alles etwas rund. Große Blumen und da stand ein riesen Fernseher. Und habe ich mal hinten reingeguckt, alles in Röhrentechnik gebaut. Also nicht nur die Bildröhre, das ist ja sowieso normal, sondern auch alle andere Elektronik, alles so kleine Vakuumröhren. Irre. Hätte ich gern gewusst, ob der noch funktioniert. Das hätte ich spannend gefunden an der Stelle, aber das konnten die leider nicht vorführen. Nee, aber das lohnt sich. 7 Euro Eintritt beim Landschaftsverband Rheinland einmal zu Gast sein. Wie heißt das Ding genau? Das ist das Freilichtmuseum Kommern. Kommern. Genau. Okay. So, wie kommt man hier rein? Wie kommt man denn hier rein? Wart ihr auch auf der Sommerrodelbahn? Nee, das haben wir nicht gemacht. Aber stimmt, die gibt's da auch. Die kostet extra oder so, ne? Ich glaube, die ist extra. Ja, genau. Nee, wir waren auch so, wir haben diese 2,5 Kilometer Rundweg gemacht und dann war es auch, dann war doch gut, da haben wir lang gebraucht. Also, wir hatten ja noch hier unseren 11-jährigen Stöpsel dabei, ne, der da alles dann teilweise uncool fand, ja. Und naja, gut, da musste halt durch. Den hättest du wahrscheinlich besser auf der Sommerrodelbahn mal 18 Runden fahren lassen. Wahrscheinlich, ja, war wieder pädagogisch völlig falsch. Ja, letzten Endes machst du ja alles verkehrt. Ja. Sowieso. Das ist ja Erziehung, ne? Dafür ist die ja da. Genau. Man bietet was an, die müssen da zurechtkommen mit. Ja, das war so sehr, ja. das waren so meine beiden Highlights aus den letzten 4 Wochen. Ja, aber guck, du hast doch jetzt nicht nur Regen gehabt die ganze Zeit, das kann doch gar nicht sein. Nee, nein, ich hatte auch so den ein oder anderen schönen Tag beim Rasenmähen, ja, oder bei der Reparatur von irgendwelchen Gegenständen hier, aber es war schon hauptsächlich so ein blödes Wetter. Aber jetzt ist das schon Geschichte, jetzt sind die Sommerferien nächste Woche zu Ende. Ein Glück! Und dann wird das Wetter auch wieder besser, damit die Kinder nicht im Regen auf dem Schulhof stehen müssen. Ja, wir haben noch ein bisschen Ferien hier. Ihr habt noch, ne? Ja, ja. Ein bisschen müssen wir noch ausharren. Ja. Aber du weißt ja echt manchmal nicht, was du mit denen noch machen sollst. Dann, ja. Ne? Irgendwo. Also 6 Wochen ist schon lange Zeit. Ja, so viel Carcassonne kannst du gar nicht spielen, oder? Du weißt, und letzten Endes ist das ja bei Backhäusern so. Was machen die, wenn die Langeweile haben? Richtig, sie fressen. Ja. Und das bildet sich dann auch in irgendwelchen Messwerten ab, ne? Hat der alte Mann seinen Cholesterinspiegel wieder hochgeschossen? Oh, nee, da gucke ich nicht bei. Da guckst du nicht mehr bei. Und das hilft auch immer. Einfach konsequent ignorieren. Nur steht gelegentlich mal auf einer Waage und da habe ich gedacht, die muss weg. Die ja, ich hab meine auch zurückgeschickt an Amazon. Ich habe gesagt, die ist kaputt. Das kann alles gar nicht sein, was da drauf steht. Die lügt. Lügenwaage. Das Body Mass Index. Scheiß braucht kein Mensch. Für Cholesterin muss man die Eier streichen, lese ich hier gerade im Chat. Das verwirrt mich ja. In Hodenfarbe. Mit Hodenfarbe, genau. Ja, das ist der Witz, wo er zum Malermeister geht und sagt, ich brauche 4 Liter Hodenfarbe. Genau. Wieso? Der Arzt hat gesagt, ich muss die Eier streichen. Ach. Oh, darf man den noch erzählen? Ah, ja. Das ist auch schon flache Witze. Aber da könnte ich noch eine Räuberpistole aus der Oberbergischen Kreisleitstelle erzählen. Tu das. Ein Anruf geht da ein, ich muss erstmal die Vorgeschichte erzählen. Ja. Der Mann kühlt nach Hause, hat einen wirklich guten Zug genommen und hat auch noch ein Hüngerchen, waren wir ja eben bei, ne? Und Hüngerchen ist immer mal. Ne, und sagt zu seiner Frau, hör mal Frau, ich muss noch was essen. Dann sagt die, ja, ich habe Eier gekocht, die sind im Kühlschrank, kannst du essen. Ja, hat er dann gesagt, getan, legt sich im Bett und kriegt nachts Bauchweh ohne Ende. Dann wird sie wach und fragt, ja, was hast du denn? Ja, ich weiß nicht, vielleicht waren die Eier nicht gut oder so, keine Ahnung. Doch, die waren gut, die habe ich ganz frisch gekocht. Er sagte, ja, nee, dann muss die Mayonnaise schlecht gewesen sein, die ich da drauf getan habe. Wie Mayonnaise? Wir haben gar keine Mayonnaise. Was hast denn du da drauf getan? Ja, hier, da. Ja, Rheumasalbe. Kommt raus, hat da Rheumasalbe auf die Eier getan und jetzt hat er Bauchweh. Sie, in Panik, ruft an der Leitstelle an. Hallo, hallo, kommen Sie schnell. Mein Mann hat sich Rheumasalbe auf die Eier gemacht. Und der Kollege an der Leitstelle wusste mal erst nicht so richtig, damit umzugehen. Und bis der die Story raus hatte, was da nun Fakt war. Ja. Ist ungelogen. Ist ungelogen. Ich habe jetzt gedacht, das wäre ein Witz, aber. Nein, ist ungelogen. Das erzählt unser Kreisbrandmeister unseren Schülern immer, wenn es darum geht, wofür der Notruf da ist. Der ist nämlich dafür da anzurufen, wenn man in Not ist. Egal wie abstrus einem das erscheinen tut. Man kann da einfach anrufen. Auch wenn man sich Rheumasalbe auf die Eier gemacht hat. Habe ich Senf gesagt? Oh, scheiße. Ja. Secret word for today. Senf. What is the secret word for tonight? Da sind wir wieder bei Zappa, Herr Backhaus. Genau, ne? Da sind wir wieder bei Zappa, genau. Ring of Fire. The best band you've never heard. Eins der besten Zappa-Alben. Oh ja. Gibt Doppel-CD live. Genau. Sehr, sehr cool. Wäre was für den Markus, nehme ich mal an. Wenn du Schlagzeug spielst, dann kann man hören, wie es geht. Ja, ich kann mich stark daran erinnern, ja. Tony Bosio. Ja, sehr, sehr großartig. Ja, ja, fantastisch. Sehr, sehr großartige Musik. Ja. Die ist eine Zeit lang in Frank und meiner Mini-WG. Ungelogen. Ungelogen, ja. Ja, wir haben eine Zeit lang zusammen gewohnt, der Frank und ich, im Nebenhaus bei uns, bei unseren Eltern. Da gab es eine Wohnung oben. Das war nett. Ja, eine eigene Haustür ist viel wert, ne? Eigene Haustür, eigenes Klo ist viel wert, ja. Gerade wenn man wieder nicht weiß, wie man mit dem Auto zur Arbeit gekommen ist. Ja. Oder zurück. So Sachen oder, alle. Oder warum oder bin so. Ich jetzt zu Hause? Genau. Und wo ist die Flasche Baileys hin, verdammt? Wie ist das denn gegangen? Baileys Dimpel. Der gute Dimpel. Ach, das wäre auch noch eine schöne Ungelogen-Story gewesen eigentlich. Oh. Ich habe das schon mal erzählt. Ich glaube, auf dem Raucherbalkon. Ich musste mit dem Zivildienst haben wir eine Freizeit gemacht mit unseren behinderten Kindern. Die stand an und ich habe mich vorher eingedeckt. Bevor man auf so Events fährt als Zivildienstleister, du brauchst ja gewisse Lebensmittel und ich hatte gekauft eine Flasche Dimpel und eine Stange Benson & Hedges waren das, glaube ich, ne? Ja. Die goldene, die gab's da billig. So. Herrlich. Und dann abends, bevor es dann losging, haben wir uns irgendwie da bei uns im Hausflur getroffen, der Frank und ich, und wir waren ja immer, wir haben damals beide geraucht und dann haben wir so ein kleines Fensterchen gehabt im Hausflur. Das haben wir dann immer aufgemacht, ne? Weil Wahnsinnsfenster. Du konntest zu zweit nicht rausgucken. Also, aber du konntest zumindest beide die Arme durchstecken und die Kippe raushalten. Das war dann der coole Gedanke, dann machen wir das auf, dann verqualmt das nicht alles so. Wir haben gesagt, ja komm, dann rauchen wir jetzt noch eine und ich muss dann ins Bett, morgen früh geht los. Und lange Rede, kurzer Sinn, und dann ist diese Dimpelflasche aufgegangen irgendwann. Ganz und plötzlich. Wie von Geisterhand. Gesagt, naja, probieren wir aber auch, was taucht, ne? Wenn ich den jetzt, du willst dich auch nicht blamieren, wenn du dann deine Zivil. Ja, naja, dann auch was Vernünftiges dann, mitbringen. Genau, und dann hin und her und dann, ja, schlechtliche Zigaretten aufgemacht. Ende vom Lied war ich, und das ist auch ungelogen, wir haben die ganze Nacht irgendwie damit verbracht, Blödsinn zu labern, das können wir. Ja. Und haben uns sehr, sehr intensiv um die Flasche Dimpel und diese Stange Zigaretten gekümmert. Es war dann so, dass mein Zivi-Kollege, der hat mich abgeholt morgens dann, mit seinem alten, was war das, Zitrönen, Kombi, irgendwas, weiß ich nicht, CX-Kombi oder was haben die gehabt da, die beiden Brüder, weiß ich nicht mehr. Und der erste Weg war zur Tankstelle, weil wir mussten noch mal gegen Durst holen. Ja, wir mussten Material kaufen für diese Klassenfahrt, die wir dann machen sollten, weil das war ja nun mal alles fort. Ne? Ja, waren das die Kriegerbrothers? Ja, genau, die Kriegerbrothers waren das. Ja, genau. Der hat irgend so einen uralten Zitrön, hat der immer, so ein Orange. Genau. Der hatte genau die Farbe, die dieses Rostschutzmittel auch hat. Das war die Standardlackierung. Ja. Eine Automatik. Genau. Und da lief dann immer morgens früh schon Lou Reed hier oder was. Legendary Hearts. My last shot. Ja, genau. So, ja, da bist du so richtig gut gelaunt, bist du da auf dem Dienst. Das war echt ein böser Unfall mit der Flasche Dimpel und den Benjamin Hedges. Ja, so Dinge passieren. Aber das war die Gelegenheit, um mal so Sachen zu machen, wie komm, ich zünd jetzt mal drei auf einmal an. So. Das Doofe ist, dass ich mich da noch dran erinnern kann. Das zeigt eigentlich, dass die Flasche Dimpel war wahrscheinlich eine ganz kleine. Das war eine ganz kleine, ja. Das war nicht die Magnum-Flasche, die du mit zwei Händen hochheben musst. Die, weißt du, die kam uns nur so groß vor, weil wir waren ja viel, viel kleiner. Ja, So wird es gewesen sein wahrscheinlich. Das waren noch keine 200 Zigaretten. Nee, aber vor allem sind wir wirklich für die erste Zeit immer noch brav an dieses kleine Fensterchen gegangen und haben da versucht, aus diesem kleinen Fenster rauszupusten. Gut, irgendwann war Sitzen einfach effektiver. Ja. War Sitzen halt der Standard. Default-Einstellung an der Stelle. Auch schön, ey. Das Gefährliche an der Wohnung war, dass die Toilette war die Treppe runter. Ja, wenn du die Treppe runter gingst, warst du nüchtern. Und, da war auch dieser Absatz, der war so genau, aber wirklich genau in Stirnhöhe. Wenn du da dich nicht gebückt hast, dann hast du das morgens immer gesehen im Spiegel. Oh, aua. Langen roten Riemen. Ja, stimmt, da war da so ein bisschen eng. Und da haben wir einen 32-Kanal-Mischpult hochgeschleppt, diese Scheiße. Das auch, ja. Aber ich glaube, das haben wir schon mal erzählt. Ja, das ist, hast du da mal Fotos von gefunden wieder? Da wolltest du mir mal welche mal schicken, dann hau ich die mal auf den... Gibt's keine mehr. Es gibt zwar stundenlange Filmaufnahmen von irgendwelchen polnischen Straßen, aber von sowas gibt es kein einziges Bild. Das ist unglaublich. Die coolen Sachen hat wieder keiner. Das war die beste Kücheneinrichtung, die ich je hatte. 32-Kanal Soundcraft-Pult und Side-Rack wahrscheinlich. Und eine Meyer PA als Abhörer. Genau. War super. Und die teuerste wahrscheinlich, die je gehabt hast. Mit Sicherheit. Würde ich jederzeit wieder anschaffen. Schatz, wir müssen Platz machen in der Küche. Ich habe da eine tolle Idee. Die wird nicht bei Ikea. Ja, da gibt es vielleicht den passenden Tisch dafür, wo du draufstellen kannst. So sieht es aus. So, genau. Gut, ich habe eigentlich alles, glaube ich, für heute gehört und gesagt, was ich zu sagen habe. Ja. Wie schaut das bei dir aus? Auch so. Ja. Alles gut. Ja, das alles schön. Würde ich freue mich, jetzt schon auf den nächsten Backhauscast. Dann im September. Schon mal anteasern. Ja, ja. Da haben wir dann den Elitehörer zu Gast. Richtig. Genau. Und dem werden wir mal Loch in Bauch fragen über Altenpflege und Waffelbacken. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und weil der Nachtzug gerade im Chat nochmal nachfragt, das Waffeleisen haben wir schon ganz am Anfang verlost. Markus Schmitz hat es gewonnen. Das ist ein Hörer. Lieber Ralf, dann weißt du das auch nochmal. Und wer es jetzt schon wieder vergessen hat, am Ende dieses Podcasts. Ja, da frage ich mal unsere Gäste. Alles gut? Alles gemütlich in der Küche? Braucht ihr noch was? Wollt ihr uns noch einen abschließenden Rat mitgeben? So auf dem Weg. Abschiedslied singen. Der Markus möchte ein Stimmchen singen, hat er am Anfang gesagt. Ach nee. Weise Worte zum Schluss. Irgendwas. Also zum Wanderwaffeleisen kann ich nichts sagen. Da kann nur der Stefan mal zu sagen. Der hat ja gehabt. Ich habe es gut behandelt und mit schwerem Herzen weitergeschickt. Es tut mir immer noch in der Seele weh. Ja. War das Knacken eigentlich zum Schluss auch noch da bei dem Waffeleisen? Tatsächlich, ja. Ich glaube, das gehört mit dazu. Also hab gedacht, also das ist eingebaut, glaube ich. Also das ist dann kaputt, wenn es nicht mehr knackt. Ganz genau. Sehr gut. Ja, dann, ja, herrlich. Dann, ich könnte noch eine Lebensweisheit zum Schluss hier zum Kundtun. Gib immer 100%, aber nicht beim Blutspenden. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank an den Markus und an den Stefan und Frank, dir auch vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Ditto und bis dann. Tschüss. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Oder wieder hören. Oder wieder hören. Ob jetzt die Kapelle nochmal vom Anfang kommt? Nee. Die hat schon Pause. Ja. Na gut. Dann spielen wir das normale Intro, Outro oder was auch immer. Genau. Servus. Ciao, ciao.